fünf Jahre im Norden von unserem Land. Dort lebte einst ein Volk, geführt durch Odin Tan. Dieses Volk, es war so mutig, so stark und voller Stolz. Sie zogen in die weite Welt hinaus und haben alles überrollt. Ihr Gott führte für sie die Lüfte, der Wind war ihnen geweiht. Eine Schlacht haben sie niemand verloren, denn Odin stand für sie bereit. so.